lernt das Schöne nun, da ich in Friede fahren werde und in dem Sand. Dort bei dir im Schoß ruh, der